was sagt man? 10% des Eisbergs unter Wasser. Aber das ist schon sehr viel, würde ich sagen. Ja. Aber hast du gerade eine Bewerbung dazu? Nein. Alles klar. Also ich wollte jetzt nur mal auf die sehr interessante Vignette von Walter Schwabitz auch verweisen. Über diese Seilschaftskrimi, die es doch eine Rolle spielt. Sie gaben sich als gute Demokraten und als die Herolde und Vorkämpfer des Abendlandes, letzteres subjektiv ehrlich. Später sahen sie sich durch solche Mädchen glänzend bestätigt, hatten sie das nicht schon immer gewusst und gesagt. Die NS-Faschisten entwickelten Modelle für das Verhalten ihrer Leute unter der Militärregierung und dem Mehrparteienstaat. Sie schleusten sich in die neuen oder nach 1945 erneuerten Institutionen ein, fassten dort Fuß, gewannen langsam an Boden, besetzten Positionen, bildeten Zirkel und Zellen, Lobbys und Seilschaften, schufen Geheimlogen nach dem Prinzip, das sie noch unlängst als freimaurerisch selbst angeprangert hatten. Das sich andienen begann bei den sogenannten Diensten, im engeren Sinn den Geheimdiensten. Viele Nazis stellten sich diesen schon gleich nach Kriegsende zur Verfügung und wurden auch eingestellt. Ihnen kam dabei außerdem, dass sie mit den neuen Dienstherren verbindenden, außerdem sie mit den neuen Dienstherren verbindenden Hass auf den Osten, auch dies zugute, dass sie als Angehörige von SS, SD und Gestapo einschlägig geschult und berufserfahren und im Umgang mit Staatsgeheimnissen im Aufspüren von Staatsfeinden geübt waren. Gehlen, Amtsgehlen und so. Alles eigentlich schon bekannt, ja. Das ist eigentlich kalter Kaffee. Später ging es ohne Aufgabe der Geheimdienstpräsenz in die Breite der Verbände, Parteien und Medien hinein. Mehrheiten waren so nicht zu gewinnen, wohl aber Kontrollposten und Schlüsselstellungen. Möglichkeiten der Einflussnahme durch Provokation, Einflüsterung und Beschattung. Es war ein langer Marsch durch die Institutionen. Jedem vergleichbar, den der SDS in den 60er Jahren verkündete, nur dass sich die braunen Marschierer ungleich geschickter und schlauer anstellten als die lautstarken Freunde des Roten Rudi. So entstand jene braune Mafia, die den harten und dennoch flexiblen Kern der in der Sinus-Studie, 1986 muss das gewesen sein, ermittelten 15% NS-Anhänger unter den heutigen Deutschen, das ist 1986 auch geschrieben, unter den heutigen Deutschen aller Parteien bildet. Die SPD-Führung, die diese Studie in Auftrag gab, erschrak vor deren Ergebnis so sehr, dass sie zunächst zögerte, das Papier zu veröffentlichen. Es wäre unzutreffend, diese flotten Burschen pauschal, und das muss ich noch auf Augen zu halten, diese flotten Burschen pauschal als alte Nazis einzukasteln und abzutun. So alt sind unsere Nazis gar nicht. Viele wurden erst nach 45 oder kurz davor geboren. Im zarten Säuglingsalter konnten sie Hitler nicht gut zujubeln. Manche hätten es aber auch dann nicht getan, wenn sie damals erwachsen gewesen wären. Das ist das Unheimlichste an dieser Sache. Der Après-Hitler-Nazismus hat nicht nur Generationsschwellen eingeebnet, er hat neue Bekennertypen hervorgebracht. So entstand jenes Phänomen, das den Titel eines Reformnazismus, sofern er ironisch genug intoniert wird, nicht nur verdient, sondern geradezu fordert. Deutschlands Wiedereinbräunung ist ein verwickelter Vorgang. Er vollzieht sich auf mehreren Ebenen, entspringt verschiedenen Quellen. Er wird nicht von einer Befehlszentrale programmiert und gelenkt. Einer der Gründe jedoch, weshalb dieser Prozess so weit fortschreiten konnte, liegt in der pfleglich vorsorglichen Behandlung, die die NS-Faschisten sich selber stets angedeihen ließen. Und so weiter, sind noch weiter. Ich wollte nur mal als Vignette das vor Augen führen. Darüber spricht, das schildert Brückner diesen Prozess auch, als den sozusagen den Pol der Konzentration der Macht, wie Adorno das nannte, in der Geschichte der BRD. Ja. Und der, auf dem Gegenpunkt der Konzentration der Macht, ja, werden nun wird ein Syndrom jetzt von ihm aufgefächert. Und versucht zu diagnostizieren, das könnte man das jetzt als wirr und sprunghaft in verschiedenen Eindrücken, Leseeindrücken, Thesen, zum Beispiel auf die Kernthese bringen, wenn er schreibt, dass die Restauration der Staatsmacht in der Bundesrepublik Deutschland eben im Sinne dieser Elitenkontinuität und auch dieser Erneuerung der Eliten, eben das Reformnazistum als eine Reform der deutschen, des deutschen Staats, muss ich immer an den wunderbaren Stalin-Satz denken, Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk, der deutsche Staat bleibt, wo dann Stalin sozusagen seinen typisch stalinischen Opportunismus trotz Stalingrad und allem dann immer wieder versucht hat, sozusagen dieser bürgerlichen Machtverhältnisse weltpolitisch in den Arsch zu kriechen und in dem Sinne realpolitisch konterrevolutionär eben die Sachen auf dem bürgerlichen Standpunkt wie schon mit der Volksfrontpolitik festzuschreiben, ja, damit also ja keine revolutionäre proletarische Eigenständigkeit über diese Volksfront bürgerlichen Standpunkt hinausreichen kann und von daher, dass die Volksstaatlichkeit eigentlich auch dekretiert hat. Nicht? Also die Volksstaatlichkeit, Brückner fällt sozusagen auch typisch darauf hinein, auf diesen Mythos von der demokratischen Volksstaatlichkeit, das neutrale, demokratische, wiedervereinigte Deutschland und so, das deutsche Volk, der deutsche Staat bleibt, aber eben jetzt demokratisch, so diese Potsdamer, der ganze Potsdamer Kitsch, den wir jetzt auch bei den 8. Mai-Feiern wieder von verschiedenen linken Seiten haben,